Sein Brief. Oh, sein Brief. Jede Zeile sprach den ehrlichen, edlen Mann. Jede Weigerung, mich zu besitzen, beteuerte mir seine Liebe. Bloß ein wenig zu viel Stolz, Franziska, scheint mir in seiner Aufführung zu sein. Denn auch seiner Geliebten sein Glück nicht wollen zu danken haben, ist Stolz, unverzeihlicher Stolz. Ihr kommt doch gewiss. Wir hatten ausgemacht, seiner während der Mahlzeit nicht zu erwähnen. Aber wir hätten uns auch vornehmen sollen, an ihn nicht zu denken. Wirklich? Ich habe an nichts als an ihn gedacht. Das merkte ich wohl. Ich fing von 100 Dingen an zu sprechen. Und Sie antworteten mir auf jedes verkehrt. Ich denke bloß der Lektion nach, die ich ihm geben will. Hast du mich recht begriffen, Franziska? Oh ja. Am besten aber wäre es, er ersparte sie uns. Du wirst sehen, dass ich ihn von Grund aus kenne. Der Mann, der mich jetzt mit allen Reichtümern verweigert, wird mich der ganzen Welt streitig machen, sobald er hört, dass ich unglücklich und verlassen bin. Und sowas muss die feinste Eigenliebe unendlich kitzeln. Sittenrichterin, seht doch. Vorhin ertappte sie mich auf Eitelkeit, jetzt auf Eigenliebe. Nun, lass mich nur, liebe Franziska. Du sollst mit deinem Wachtmeister auch machen können, was du willst. Mit meinem Wachtmeister? Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber aus jedem Worte, das du mir von ihm gesagt hast, prophezeie ich dir deinen Mann.